Schwarzarbeiter heißt und sich Hartz IV einkreist. Den hält man meist für dreist, weil er den Staat bescheißt. Wer in die Scheiße beißt und danach Teile schmeißt, wer auf den Scheiß reinscheißt, der ist bescheuert. Zusammenfall gibt einen großen Knall, und ist das nicht der Fall, bist du im Weltall. Und jetzt zum letzten Mal, Kellner, mein Bier schmeckt schal, passiert das noch einmal, wär das für dich fatal. Diese Welt lässt sich nicht erklären, du Arsch, sie ist viel zu kompliziert, du Sau. Ich weiß, das hört man nicht so gern. Du Spaß! Als ob mich das interessiert! Mann! Man hat es ziemlich schwer. Als Multimillionär, man ist wesentlicher, begehrter. Ich stelle etwas her, einen CD-Player. Verkauft sich dieser schwer, dann ist die Kasse leer. Ich esse 2-3 Steaks, to go für unterwegs, danach nen Gratis-Keks. Das Reimschema wird jetzt gekillt, weil sich das leichter macht. Danach wird reingechillt und noch ein Steak gegrillt. Diese Welt lässt sich nicht erklären, du Arsch, sie ist viel zu kompliziert, du Sau. Ich weiß, das hört man nicht so gern. Du Spaß! Als ob mich das interessiert! Mann! Diese Welt lässt sich nicht erklären. Du Arsch! Sie ist viel zu kompliziert. Du Sau! Ich weiß, das hört man nicht so gern. Du Spaß! Als ob mich das interessiert! Mann! Es wird sehr viel erzählt von Gott und von der Welt. Und wenn Talent noch fehlt, macht man aus Scheiße Geld. Doch dann ist die Nacht, das Auge tut sich schwer. Das Licht wird ausgemacht und hier sich gar nichts mehr. Diese Welt lässt sich nicht erklären. Sie ist viel zu kompliziert, du Sau. Ich weiß, das hört man nicht so gern. Du Spaß! Als ob mich das